Jetzt muss ich mir noch irgendwas Lustiges für den Anfang ausdenken. Normalerweise fange ich hier einfach an zu reden und dann kommt das Lustige ganz von alleine. Ne? Ist wahrscheinlich ein Urlaub. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Ich habe keine Ahnung, das klingt irgendwie komisch. Ich bin Steffen, das sage ich nicht immer dazu, heute habe ich es mal gemacht. Heute wird es eine kurze Sendung, nachdem die ganzen letzten Sendungen mit dem Nerd ja so ein bisschen länger auch geworden sind. Ist das hier diese Woche eine kurze Sendung. Ich habe nicht allzu viel, über das ich reden kann, weil mir hier noch zwei Themen heute weggebrochen sind. Ein Thema aufgrund... Ja, ich glaube, so aufgrund von Dummheit. Ne? Ein Thema ist aufgrund von Dummheit weggebrochen und bei dem anderen hat sich ein Comic verspätet, deswegen kann ich eine Serie nicht besprechen, die ich dieses Mal gerne besprochen hätte, nämlich Doctor Who, The Four Doctors. Da sollte die fünfte Ausgabe, glaube ich, am 9. September erscheinen und ist er aber nicht, die erscheint erst nächste Woche, also kommende Woche, kommenden Mittwoch kommt da erst die fünfte Ausgabe. Das heißt, die Serie werde ich erst im Oktober besprechen. Und warum das so ist, dann auch entsprechend am Ende der Sendung in den Previews. Also da kann ich dann nochmal dazu sagen, warum es jetzt in den nächsten zwei Wochen erstmal so keine weitere Comic-Sendung geben wird. Meine Themen sind diese Woche Harley Quinn Road Trip Special Nummer 1 von DC. Dann geht's weiter mit Deadpool vs. Thanos Nummer 1 von Marvel Comics. Das ist die neue Deadpool-Miniserie. Die gibt's ja alle Nase lang. Die eine Serie ist zu Ende, kommt sofort die nächste. Und dann die groß erwartete und lang angekündigte Review zu Amazing Spider-Man Renew Your Vows. Das war eine Fünfteiler, der ist auch jetzt zu Ende gegangen. Ja, warten wir das mal ab. War eine fünfteilige Serie bei Marvel Comics, Teil von Secret Wars. Und dann gehe ich am Ende noch in meine Previews. Also das ist es tatsächlich heute. Entschuldigung. Ich mache noch einen Klassiker. Haha. Und zwar in dem Fall wirklich einen klassischen Klassiker. Ich habe das hier zwar in einem Reprint aus den späten 80er Jahren im Albumform namens Mickey Mouse Outwits the Phantom Blood. Das ist eine ganz, ganz, ganz klassische Mickey-Maus-Geschichte und die gibt's dann entsprechend als Klassiker. Fange ich mal an mit meinem Sorgenkind diese Woche. Bin ja schon seit längerer Zeit so ein bisschen ambivalent, was DC-Comics angeht und ich weiß, ich hatte nach Convergence schon gesagt, ich will eigentlich gar kein DC mehr lesen. Harley Quinn war allerdings bis jetzt immer eine Reihe, die einen relativ hohen Standard hatte und immer noch relativ gut funktioniert hat. Ja, ich habe neulich noch auf Twitter die Theorie gehört und die ist auch eigentlich gar nicht mal so falsch, dass Harley Quinn ja eigentlich immer mehr wie Deadpool wird, also praktisch DCs Antwort auf Deadpool. Ja, so ist es eigentlich im Prinzip auch, weil da kommt eigentlich einmal im Quartal, kommt da eine Special-Ausgabe, ein One-Shot raus und in der Regel ist das auch alles in Ordnung. Die Ongoing hat eine zumindest gleichbleibende Qualität. Also wenn man ein Harley Quinn Heft kauft, nicht Suicide Squad. Suicide Squad ist nochmal was ganz anderes. Ist auch eine ganz andere Harley Quinn in dem Fall. Aber wenn man sich einen Harley Quinn Comic kauft, dieser Tage, dann weiß man einfach, was man bekommt. Es ist halt Harley Quinn. So, ne? Und diese Specials sind halt, man muss sich das vorstellen, wie so ein Harley Quinn Quarterly. Allerdings heißt es nicht so, weil ein Quarterly Comic ja immer quartalsweise rauskommt und dann auch durchnummeriert ist. Es sind also wirklich immer One-Shots mit einer neuen Nummer 1, weil DC sich ja einbildet, dass man mit neuen Nummer 1 sind immer viele Comics verkauft und das, die Rechnung geht ja leider auf. Ansonsten würden Marvel und DC das nicht andauernd machen. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Schuss in den Ofen. Also dieses Heft ist wirklich eine Zumutung. Ich finde das wirklich heftig. Geschrieben ist es von Amanda Conner und Jimmy Palmiotti, was mich ein bisschen wundert, weil ich den Eindruck hatte, dass die beiden eigentlich die Figur im Griff haben. In dem Fall hast du die Gotham Sirens, also eben Harley Quinn, Catwoman und Poison Ivy auf einem Roadtrip, also wirklich in einem kleinen Wohnwagen unterwegs, teilweise in anderen Reisesituationen im Hotel oder mal irgendwo in der Disco am Ausgehen oder sowas. Und das eben über 40, 50 Seiten lang. Ein Problem sind die regelmäßigen Zeichnerwechsel, weil man das Heft wohl so aufbauen wollte, dass verschiedene Episoden eben auch von verschiedenen Zeichnern gezeichnet werden sollten. Das ist alles sehr schwammig und wackelig und ein Zeichner hat mich dabei ganz besonders wirklich enttäuscht, nämlich Maury Tad. Und Maury Tad hat mich damals, neulich, wo Max und ich über Justice League, Gods and Monsters geredet haben, hat Maury Tad die Superman-Comics gezeichnet, diese Digital-Comics zu Justice League, Gods and Monsters. Und die sind ja wirklich Zucker, also optisch ist das wirklich großartig. Das ist hier komplett wonky und wackelig und irgendwie total komisch und seltsam. Das Heft trieft vor Sexismus. Es ist also wirklich, die drei sind praktisch nackt. Die haben so ein kleines Hemdchen an, man sagt da, glaube ich, Neckliché oder irgendwie sowas sagt man dazu. Also eben wirklich nur so ein, Negligé, sagt man Negligé, ich weiß gar nicht. Einfach nur so ein Schlafhemdchen ganz oft und manchmal noch nicht einmal das. Also es gibt andauernd Buttshots und Boobshots und nackte Haut und es ist also wirklich nur darauf, die Figuren werden seitenweise nur auf ihre körperlichen Eigenschaften reduziert. Die Dialoge kann man komplett in die Tonne treten. Es ist nicht witzig. Das ist das Problem. Also es ist den normalen Humor, den die Harley Quinn Hefte haben, transportiert dieses Heft null. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es ist optisch durchwachsen, aber immer noch durchschnittlich. Also das ist das Witzige an der Geschichte, aber eben der Inhalt ist total off-putting, also wirklich bringt mich jedes Mal, wenn ich das Heft reingucke, denke ich so, was passiert hier gerade? Und irgendwann fangen sie dann an, ich glaube, vergorenen Wein zu trinken und hat jeder von den dreien hat dann so eine Albtraumsequenz, also es sind wirklich Albtraumsequenzen, keine Traumsequenzen. Und das ist wirklich total strange und seltsam und Harley Quinn verwandelt sich irgendwie in einen Truthahn, wird dann bis auf die Knochen runtergegessen, also ihr kompletter Supporting-Cast sitzt dann um sie herum und isst sie auf und sie steht hinterher dann so als Skelett da mit ihrem normalen Kopf. Das ist nur total seltsam und Catwoman hat einen total seltsamen Traum und Harley Quinn, Poison Ivy eben entsprechend auch. In der normalen Harley Quinn Serie finde ich das immer total großartig, wenn Poison Ivy reinkommt, weil klar ist, die beiden haben eine wie auch immer geartete homoerotische Beziehung. Und Harley Quinn ist ja auch eine der, naja, wenigen Figuren, deren Bisexualität, weil Harley Quinn ist bisexuell, auch halbwegs vernünftig thematisiert wird, weil einerseits ist sie in so einer, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, fast schon in so einer Stockholm-Syndromartigen Beziehung zum Joker, ne? Also er ist eigentlich ihr Peiniger und sie himmelt ihn aber an und trotzdem hat sie eben eine sexuelle Beziehung zu Poison Ivy. Und das wird in den Comics, in den normalen Harley Quinn-Comic-Serie immer sehr, sehr süß und auch sehr respektvoll, sehr distanziert tatsächlich auch dargestellt. Es ist nicht so mit dem Holzhammer. Hier in diesem Heft wird mehr als einmal angedeutet, dass die drei fast schon Orgien feiern. Anders ist das einfach nicht zu erklären. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur plump und dumm. Also wirklich. Ne, wenn sich Poison Ivy dann wirklich on panel auszieht, man sieht sie nur von hinten und sie hatte wirklich nur dieses eine Hemdchen an, eben wie ich gerade auch schon gesagt hatte, und zieht es dann auch noch aus. Dann hat sie ja so diese leicht grünliche Hautfarbe und also sie ist ja relativ blass und hat eben so diese leicht grünliche Hautfarbe. Und man sieht sie da also wirklich mit ihrem dicken Hintern dann so von hinten und sie sitzt da also de facto nackt und das ist, was damit gemacht wird, ist nicht so dieses, wir respektieren eure Privatsphäre, ihr habt diese sexuelle Beziehung, lebt sie aus, aber wir gucken euch nicht dabei zu. Das hier ist wirklich, also für Superhelden-Comic-Verhältnisse ist das hier schon fast pornografisch, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann gibt's auch so diese Andeutung eben, Catwoman hat ja auch so ein Techtelmechtel mit Batman, Harley Quinn hatte in diesem Valentine's Special am Anfang dieses Jahres ja auch so eine kleine Begebenheit mit Batman oder Bruce Wayne, besser gesagt, spricht das eben auch an und Catwoman ist ein bisschen verdreht deswegen und das ist also alles total runterreduziert, ne, auf Frauen als Sexobjekt und das stört mich immens, weil ich das Gefühl habe, es ist nichts anderes, es sind wirklich nur Hintern, Titten, Sexwitze und anzüglicher Kram und irgendwelche krassen, kranken, albtraumhaften Sequenzen und gerade diese Traumsequenzen fand ich eigentlich bisher bei Harley Quinn auch wirklich eine der Stärken. Das ist ja ein festes Element in der Serie und es wird hier einfach so komplett zerstört. Also das ist wirklich Wahnsinn und ich habe wirklich dieses Heft, ich muss das ganz ehrlich sagen, es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich es furchtbar finde, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Dieses Heft war für mich fast schon so ein Sargnagel. Weil ich habe wirklich nochmal überlegt, ist es wirklich nötig für mich, so viel DC noch zu lesen? Viele Serien werden jetzt eingestellt, Serien, die eigentlich vielversprechend gewesen sind, die werden einfach jetzt gekippt. weil DC das nicht in den Verkaufszahlen wiederfindet. Und ich finde es wirklich schade, dass so eine Serie wie Doomed, wo ich mich drauf gefreut hätte, die auch wirklich längerfristig zu lesen, ich warte jetzt eigentlich auf den ersten Trade, dass die längerfristig läuft. Und es sieht so aus, offiziell angekündigt ist es, glaube ich, noch nicht, aber irgendwie taucht die Serie in den Dezember Solicitations nicht auf. Die scheint eingestellt zu werden mit vielen, vielen anderen Serien, eben genauso wie Justice League United, was zumindest in den ersten paar Heften von Jeff Lemire wirklich eine richtig gute Serie gewesen ist. Jetzt unter Jeff Parker hat es ein bisschen abgenommen, meiner Meinung nach, aber nun ja. Wird eben auch eingestellt und ich habe wirklich für mich klar, ich warte mal ab, wie es nächstes Jahr mit den neuen Miniserien losgeht. Diesen Herbst starten ja auch die neuen Convergence-Fortsetzungen. Da gucke ich vielleicht noch nicht mal mehr rein. Also ich warte auf diese Talos-Serie, weil Captain Carrot von Erde Null praktisch, also von dieser Prime Earth, also dieser Rocket Raccoon-Verschnitt, dann eben da nochmal einen Auftritt hat. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das einfach auch nur der Weg ist, diese Figur wieder loszuwerden, weil da nur so zweite Reihe Charaktere in der Serie dabei sind. Aber egal. Und ich habe wirklich für mich so ein bisschen die Entscheidung getroffen, DC wirklich sein zu lassen. Ich werde weiterlesen Justice League, die normale von Geoff Johns und Jason Fabok heißt der, glaube ich. Oder Brian Fabok, ich bin mir gerade unsicher. Die momentan läuft, dieser Darkseid War, weil das ist richtig gut. Und da haben Max und ich auch schon gesagt, dass wir uns die Storyline komplett angucken werden. Ich glaube, dass diese Idee, die Kontinuität sein zu lassen und eben nicht mehr die Hefte sich so stark verzahnen zu lassen, ich glaube, dass das eine Scheißidee war, liebes DC. Ne? Weil ein bisschen Verzahnung, ein bisschen zusammenhängendes Storytelling braucht man. Ansonsten fühlt man sich von Serie zu Serie einfach komplett befremdet und komplett strange. Und das ist hier tatsächlich der Fall, so langsam. Und jetzt der Punkt, warum ich dieses Harley Quinn Special nochmal extra dumm finde. Das ist ein Roadtrip. Ne? Die drei Charaktere befinden sich hier eben auf einem Roadtrip. Und wen treffen sie unterwegs? Jimmy Olsen und Bizarro. Ne, weil die das Gleiche gerade in ihrer Serie machen. Warum starte ich eine Veröffentlichungsinitiative, wo ich ganz klipp und klar sage, wir scheißen auf Kontinuität und jede Serie findet für sich selber statt und machen dann sowas und lassen Figuren, die in einer anderen Serie auftauchen, dann auf diese Figuren treffen, die gerade in diesem einen Heft unterwegs sind. Das ist inkonsequent, das ist dumm. Nein, das ist der einzige Versuch zu sagen, Harley Quinn verkauft sich gut, Bizarro verkauft sich vielleicht nur schleppend. Ist ja ein ziemlicher Kritikerliebling gewesen, wie ich das mitgekriegt habe. Aber wenn sich Bizarro doch nur schleppend verkauft, ne, dann machen wir doch in Harley Quinn einfach mal ein bisschen Werbung für die Serie. Dann kaufen vielleicht ein paar Leute mehr das Trade Paperback, was im Januar jetzt rauskommt. Oder ich glaube, im Januar kommen die Paperbacks dazu raus, weil sie davon in diesem Harley Quinn Special mal gehört haben. Das ist der einzige Grund, warum diese Crossovers ja überhaupt erstmal erfunden wurden. Warum man eine Figur oder eine Storyline in dem einen Heft anfängt und dann vielleicht sogar im zweiten Heft fortführt. Und das wird hier also schon wieder gemacht, obwohl man sich von dieser Kontinuität, von diesem zusammenhängenden Universum ja eigentlich verabschieden wollte. Ne? Ich ziehe auch in Betracht, dass das hier nur ein Gag ist. Ne? Nach dem Motto, die sind auf dem Roadtrip, Bizarro und Jimmy Olsen sind auf dem Roadtrip, dann fügen wir das hier mal ein. Ich ziehe das durchaus in Betracht, dass das nur so als Gag gemeint ist. Aber es ist halt trotzdem ein Gag auf Kosten dieser Veröffentlichungsinitiative, weil man ja sich einfach diese Maxime gesetzt hat, keine Kontinuität mehr. Und das finde ich traurig, dass dieses Heft wirklich so komplett ein Griff ins Klo ist. Ich meine, wer auf diesen plumpen Sexismus steht, ne, wer den Hintern von Catwoman und Harley Quinn eigentlich im Grunde genommen mehr nackt als bedeckt sehen möchte, weil den rutscht andauernd das Höschen runter und ne, das ist also unheimlich viel nackte Haut in dem Heft. Ne? Also für den Schauwert, wer da drauf steht, ne, das ist ein besseres Swimsuit-Special. Gab es in den 90ern immer irgendwelche Superhelden in knapp bekleideten Bikinis oder Boxershorts oder was der Geier was oder Bermudas halt. Ne, sowas gab es in den 90ern ja immer relativ häufig. Wer auf sowas steht, der darf hier zugreifen. Wer auf diesen kranken, albtraumhaften Scheiß steht, der darf hier auch zugreifen. Aber bitte, spart euch die Kohle. Lest das nicht. Das ist Bullshit. Also wirklich. Nein, das hat mich richtig, richtig gestört. Habe ich jetzt alles gesagt? Ich glaube schon. Verschiedene Zeichen. Ja. So, Zettel weg. dann geht's weiter mit Deadpool vs. Thanos. Das ist die neue Deadpool Ongoing. Ich muss mal eben nach dem Kreativteam gucken, weil ich will mir eigentlich angewöhnen, jetzt auch ein bisschen mehr über das Kreativteam eines Heftes zu reden. Geschrieben von Tim Seeley, was mich ein bisschen erstaunt hat, weil normalerweise ist der normale Autor für diese Deadpools Deadpool-Miniserien eigentlich immer Colin Bunn gewesen bisher. Diesmal ist es Tim Seeley. Finde ich eigentlich einen interessante Wahl. Als Autor eben Tim Seeley und als Zeichner ist das Elmo Bondock. Hat mir gar nichts gesagt. Ist allerdings, kann ich schon mal vorwegnehmen, optisch eine tolle Abwechslung und Elmo Bondock, keine Ahnung, komischer Name, funktioniert hier sehr gut, also wirklich. Und scheint auch Zeichnungen und Inks gemacht zu haben, weil hier kein weiterer Inker festgelegt ist. Ich kann auch eben, Ruth Redmond ist Koloristin, ich vermute mal, dass Ruth ein weiblicher Name ist. Ich glaube, es gibt auch Menschen, Männer, die Ruth heißen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was dann der komplette Name ist für Ruth, Ruth the Bird, keine Ahnung. die Geschichte ist ja altbekannt, Deadpool möchte unbedingt sterben und tritt deswegen eben gegen Thanos an. Das ist ja natürlich immer so die Idee. Mich hat ein Kumpel mal gefragt, hey, worum geht's eigentlich in Hulk vs. Thanos? Und dann hat er kurz abgewartet und gesagt, und jetzt sag bitte nicht, dass das ein Comic ist, wo Hulk gegen Thanos kämpft. Und ich sage, ja, im Grunde genommen ist es genau das. Und hier ist es im Prinzip auch sofort die erste Szene, ist eben Deadpool kämpft gegen Thanos und lässt sich dann von dem ordentlich mal durchprügeln und stirbt natürlich nicht. Und trifft dann tatsächlich irgendwann auf Tod. Er und Tod, die beiden hatten ja auch mal so ein Techtelmechtel. Und sie versucht ihn noch letztes Mal irgendwie zu kontaktieren nach dem Motto, bitte Wade, rette mich und bla. Und er sagt, oh, Baby, geht's dir gut und so. Und ist eben jetzt auf der Mission rauszufinden, was mit Tod passiert ist. Weil es scheint so zu sein, als sei Tod aus dem Weg geräumt worden. Und schlussendlich führt es dazu, dass Thanos, ich sag mal Thanos, weil ich das irgendwie seit 20 Jahren sage, keine Ahnung, dass Thanos und Deadpool eben zusammenarbeiten müssen, weil Thanos ja auch eben so ein großer Bewunderer von Tod ist und immer möchte, dass sie seine Frau wird und das lässt sie ja nicht zu. Sie ist da also wirklich näher bei Deadpool. Ich finde die Idee, ich finde dieses ganze Konzept wirklich total lustig, dann auch mal einen Weg zu finden, Deadpool und, das ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Deadpool und Thanos eben tatsächlich, ich sag schon wieder Thanos, Deadpool und Thanos eben über diesen diesen Zusammenhang von Tod dann eben zusammenzuführen. Also finde ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Die Zeichnungen sind wirklich gut. Ist halt eben ein anderer Strich wie in den bisherigen Deadpool-Geschichten. Ist ein bisschen detaillierter, es ist weniger cartoonig, glaube ich. Es ist tatsächlich ein bisschen eher superheldiger, hat aber trotzdem so diese Absurdität. Also Thanos zermatscht dann irgendwann auch Deadpool komplett und im Laufe dieser Geschichte ist trotzdem immer noch so diese cartoonige Gewalt. Die Guardians of the Galaxy tauchen noch auf in einer relativ alten Design. Ist ein netter Mix aus Deadpool-Comics und so ein bisschen diesem Guardians of the Galaxy Extended Universe, hätte ich jetzt fast gesagt, weil es da natürlich auch reinspielt, eben durch den Auftritt von Peter Quill und seinen Leuten. Die sind auch tatsächlich in einem eher älteren Design hier gezeigt. Und dann eben auch so der große Cliffhanger, dass Deadpool dann eben von Thanos engagiert wird. Engagiert wird. Und dann eben um Tod dann auch zurückzuholen und rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Mir hat's richtig gut gefallen. Was ich an diesen Deadpool-Geschichten immer so ein bisschen schade finde, ist, dass man im Prinzip gar keine Pause hat. Es gibt eigentlich die laufende Serie. Und dann, sobald die eine Serie zu Ende ist, kommt die Woche darauf sofort die nächste Miniserie. Und wirklich sofort. Also das sind zwar monatliche Serien meistens, aber wirklich Deadpool's Secret Wars, es war wirklich gerade zu Ende und dann kam die erste Ausgabe von Deadpool vs. Thanos und da muss man sich wirklich so ein bisschen die Rosinen rauspicken und nicht jede von den Serien, die ich bisher gelesen habe, war auch wirklich gut. Die kann man aber hinterher schön im Trade lesen und wenn man da wirklich Bock hat, abgeschlossene kleine Geschichten zu lesen, dann wartet hierbei auf das Trade. Wenn ihr aber eigentlich Bock habt auf eine Deadpool-Geschichte, die nach 4 Heften garantiert zu Ende ist, greift hier auch zu. Ruhig aber auch bei den Einzelheften, wenn ihr auf diese langgezogenen Deadpool-Storylines keinen Bock haben solltet. So, und da drohte auch gerade so ein bisschen meine Stimme zu versagen. Ich habe mir schnell was zu trinken geholt, das hatte ich mich gerade tatsächlich vergessen. Heute ist aber auch schlimm. weiter geht's mit, also heute ist wirklich Schlag auf Schlag, weil ich habe keine Einspieler, ich habe keine Gastbeiträge. Ja, zum Thema Gastbeiträge sage ich auch nichts mehr. Ach Gott. Und habe jetzt noch zwei Themen. Weiter geht's hier mit Spider-Man Renew Your Vows. Das war eine fünfteilige Limited Series zu Secret Wars. Und zwar so die Spider-Man-Serie. Die Prämisse ist eigentlich relativ schnell erklärt. Spider-Man hat eine kleine Familie, ist mit Mary Jane zusammen eine Tochter bekommen. Die heißt, ich glaube, Anne May Parker. In dem Fall ist es nicht Mayday Parker, wie ich eigentlich gehofft hatte. Und irgendwann greift ein böser, außerirdischer Usurpator ein, Regent, und besiegt die Avengers. Und Spider-Man kann sich als einziger oder als fast einziger da tatsächlich vorretten und überlebt die ganze Sache auch halbwegs knapp und schwört dann darauf, nie wieder Spider-Man zu sein, weil er seine Familie nicht weiter in Gefahr bringen möchte. Und wie gesagt, er ist mit einer der wenigen letzten Meta-Menschen in seiner Domäne in New York. Und Regent übernimmt dann auch tatsächlich die Herrschaft über diese Domäne, unterdrückt auch alles, was in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hat. Also alle Leute mit Superkräften werden unterdrückt, werden gefangen genommen oder in seinen Dienst gestellt. Also die Sinister Six sind beispielsweise seine Henchmen und müssen für ihn kämpfen. Als die, also die Bösewichte gibt es in der Regel eben noch, die Superkräfte haben oder eben Anzüge oder weiß der Geier was, in irgendeiner Art und Weise eben kämpfen können. Und irgendwann entdeckt Peter Parker halt, dass Regent auf der Suche ist nach seinem Spinnensinn und dass seine Familie wieder in Gefahr schwebt, denn Regent kann mit dem Anzug, den er trägt, die Superkräfte anderer Superhelden eben absorbieren und dann auch hinzufügen. Denn Regents Ziel ist es, Gott Doom auf Battleworld zu stellen und die Herrschaft von Doom zu beenden. Und natürlich möchte Peter Parker nicht, dass er stirbt, weil er glaubt, er muss tatsächlich sterben, um diese Kräfte loszuwerden. Tritt dann natürlich gegen Regent an, hat noch ein paar Helfer, die im Untergrund gearbeitet haben, Hawkeye ist mit dabei und noch ein paar andere Leute. Und es ist so diese typische Geschichte, da ist ein Superheld mit seiner Familie, Mary Jane und Anne eben entsprechend. Er versucht diese Familie natürlich dadurch zu schützen, indem er wieder zu diesem Superhelden wird. Diese Geschichte wirkt eigentlich wie so der grobe Ersatz für die Spider-Man-Serie in der Zeit. Es gab nämlich keine regulären Spider-Man-Hefte während Secret Wars, ist ja klar. Amazing Spider-Man Renew Your Vows war für viele eigentlich so diese Rückbesinnung auf die Beziehung zwischen Mary Jane und Spider-Man und Peter Parker eben. Das bekommt man hier nicht. Also es ist nicht wirklich so dieses, so Renew Your Vows heißt ja im Grunde genommen eigentlich den Eheschwur praktisch erneuern, und das wird hier gar nicht so wirklich thematisiert, sondern es geht wirklich darum, den Schwur zu erneuern, wieder ein Superheld zu sein. Das ist die obere Thematik dieser ganzen Geschichte. Die Beziehung Peter Parker mit seiner Tochter ist relativ niedlich, weil sie hat natürlich Spinnenkräfte geerbt. Das soll aber natürlich unterdrückt werden, weil eben alle mit Kräften ausgestatteten Wesen in dieser Welt natürlich dann auch von Regent gefangen genommen werden. Und man sieht zwischendurch Power Pack, also die Power Kids, ich glaube Alex Power und die anderen Powers, die greifen zwischendurch an und werden dann auch natürlich gejagt, und Anne kann dann durch einen blöden Zufall plötzlich ihre Kräfte doch einsetzen und landet dann eben somit in der Wahrnehmung von Regent, und natürlich versucht Spider-Man, Peter Parker, das zu verhindern irgendwann. Geschrieben ist das Ganze von Dan Slott natürlich, der jetzt schon seit ein paar Jahren der Autor für das Spider-Man-Universum ist, was auch extrem gut macht. Gezeichnet ist es von Adam Kubert, in dem Fall nicht Andy Kubert. Ich habe manchmal mit den Zeichnungen von den Kuberts ein bisschen das Problem, dass die in den letzten Jahren einfach wahnsinnig nachgelassen haben, und ich finde das echt schade. Unterstützt wurde er hier von Scott Hanna. Optisch ist das hier aber wirklich durch die Bank weg wirklich gut. Also das ist wirklich eine von Adam Kuberts besseren Arbeiten. Wenn ihr das lesen wollt, wartet wirklich auf einen Trade, weil das ist eine Geschichte, die lässt sich in Einzelheften wahnsinnig schwer lesen, weil es ist sehr episodisch. Also es wirkt wirklich wie jedes Heft ist eine kleine Episode. Das erste Heft kommt praktisch ohne einen wirklichen Cliffhanger aus, weil einfach nur das Setting vorgestellt wird, die Avengers werden besiegt und also Spider-Man gibt sich dieser Welt ja einfach hin, er akzeptiert ja einfach, dass das Böse, in Anführungszeichen das Böse, hier tatsächlich gesiegt hat und ich musste wirklich das zweite Heft abwarten und auch da gab es nicht wirklich einen Cliffhanger. Und erst als Peter Parker und eben auch seine Familie in den Kampf gezogen wurden, zusammen eben mit der Resistance, mit dieser Rebellion, die da sich da im Untergrund gebildet hat gegen Regent, erst da wurde es wirklich halbwegs spannend und ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist, die lässt sich wirklich besser in einem Trade Paperback lesen. Und es macht auch wirklich den Anschein einer Storyline in einem normalen Spider-Man, in einer normalen Spider-Man-Heftserie. Es wirkt wirklich so. Und das mag daran liegen, dass es Dan Slotts Schreibe ist, aber es fügt sich wirklich so ein wie ein weiteres Kapitel in der normalen Spider-Man Ongoing. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie Spider-Man zu Zeiten von Secret Wars gewesen ist, weil ich natürlich auf Deutsch lese und auf Deutsch sind wir jetzt gerade bei Spider-Verse, mittendrin in Spider-Verse und wie es danach weitergeht, habe ich eben noch gar nicht gelesen. Aber im Grunde genommen wirkt es wirklich so wie ein weiteres Kapitel, also holt euch das wirklich, wenn ihr die normale Spider-Man Ongoing lest, dann dürft ihr hier definitiv auch zugreifen. Es ist eigenständig, es hat nichts mit der normalen vorherigen Spider-Man-Serie zu tun. Seid nicht enttäuscht, wenn dieses Thema Ehe und Hochzeit und mit Mary Jane und sowas, es wird ja im Grunde genommen gar nicht thematisiert, weil die sind halt hier schon eine Familie und es wirkt ein bisschen so wie der Versuch, was zurückzuholen, also insgesamt Secret Wars war ja auch genauso, wie es Convergence gemacht hat, bei DC in dem Fall, genauso wie es Convergence gemacht hat, Sachen zurückzuholen, die mal gewesen sind und um zu gucken, was man vielleicht auch ins neue Marvel-Universum zurückholen kann und es gibt viele Leute, die schreien danach, diese Beziehung zwischen Mary Jane und Peter Parker wieder zurückzuholen. Und ja, wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann holt euch dieses Trade Paperback dann dazu. Aber seid euch gewiss, dass es wird hier nicht wirklich hundertprozentig thematisiert, sondern es ist wichtiger, dieser Familienzusammenhalt, Mutter, Vater, Kind. Ne? Das ist so die Idee dahinter. Was ich ganz interessant finde, ist, in allen anderen Secret Wars Heften, die ich bisher gelesen habe, wussten die Bewohner, dass sie auf Battleworld sind und dass die in diesem großen Gefüge sind. Die Leute hier in dieser Domäne, in diesem New York, scheinen das nicht zu wissen. Weil Regent immer wieder sagt, ich muss mit den Kräften, die ich hier eingesammelt habe, diesen Doom besiegen, diesen absoluten Herrscher, den muss ich besiegen. Und alle Leute packen sich an den Kopf und sagen, ja, Gott, ja, klar, ne, Dr. Doom ist der Gott oder was redest du hier für ein Bullshit? Ne? Das ist noch ganz witzig, also dass die wirklich in dieser Domäne leben und der Meinung sind, das wäre alles, das ist noch ein ganz netter Kniff. Weil es in anderen Serien, die ich bisher gelesen habe, auch tatsächlich darum geht, mit anderen Domänen, auch wenn man eigentlich nicht großartig reisen darf, offensichtlich, aber auch manchmal darum geht, in andere Domänen zu reisen und eben Kontakt herzustellen und zu interagieren tatsächlich und gelegentlich auch mit Dr. Doom, mit Doom, Gott Doom dann auch zu sprechen und dass natürlich auch Einflüsse da sind. Und hier scheint Regent also tatsächlich der Einzige zu sein, der weiß, er ist auch der Baron dieser Domäne natürlich dann, der Einzige, der wirklich weiß, dass es dieses Battleworld im Prinzip gibt. Und ich glaube, dass das der Stimmung weiter auch zuträglich ist, dass das Ganze eben wirklich so wirkt wie ja ein weiteres Kapitel in einer normalen Spider-Man-Serie und dass dieser Battleworld-Aspekt halbwegs vernünftig auch ausgelassen wird. Leseempfehlung für mich auf jeden Fall für jeden Spider-Man-Fan und wer vorher noch nie Spider-Man gelesen hat, also dafür, dass es eine eigenständige Geschichte ist, sind sehr, sehr viele Elemente aus früheren Spider-Man-Stories, wahrscheinlich wirklich so um die 90er Jahre, um Anfang der 90er Jahre, wo Peter Parker und Mary Jane ja verheiratet waren, also viele Elemente aus der Zeit eben jetzt in die aktuelle Zeit transportiert worden, eben auch Powerpack, die damals eben noch nicht Teil der Future Foundation gewesen sind, sondern damals noch eigenständig waren die Kids da. Und also da zieht es eine ganze Menge Elemente her, das muss man zumindest so grob wissen, um es einordnen zu können, aber ich glaube, wenn man so verschiedene Spider-Man-Trick-Serien gesehen hat und jetzt einen Comic möchte, man wird aus verschiedenen Spider-Man-Trick-Serien hier auch Elemente wiederfinden, die einem dann bekannt vorkommen könnten, also das ginge schon, also so als wilder Einsteiger muss man vorsichtig sein, als Spider-Man-Fan, langjähriger Spider-Man-Fan, der sich mit dem Universum auch auskennt, definitiv Leseempfehlung. Dann geht's jetzt schon mit meinem letzten Comic weiter. Manchmal findet man im Comic-Shop ja ziemlich cooles Zeug, einfach so im Vorbeigehen. Und ich habe hier den Comic-Album gefunden. Mickey Mouse Outwits the Phantom Plot. Walt Disneys Mickey Mouse Disney Comics Album Series ist das. Also auch tatsächlich ein amerikanisches Comic von Disney Comics. Ist also nicht irgendwie bei einem anderen Verlag erschienen, sondern Disney hat damals offensichtlich halbwegs regelmäßig auch selber Comics rausgebracht. Und in dem Fall ist das eine Sammlung von den Zeitungsstrips aus dem Jahr, ich glaube irgendwie Frühjahr, April 1939 bis September 1939, eben die Zeitungscomics mit Mickey Mouse. Eben auch dem ersten Auftritt des Schwarzen Phantoms, wie er, glaube ich, hier bei uns in Deutschland heißt, ist eine Geschichte von, jetzt muss ich fast schon mal lügen, ich glaube Floyd Gottfredson, der das gezeichnet und geschrieben hat, also wirklich was ganz, ganz Uriges. Und ist auch wirklich so eine dieser archetypischen Mickey als Detektivgeschichten. Damals hatte der ja noch so ein Allround-Thema, also es gab Mickey irgendwie als Ritter oder Mickey als Cowboy. Ich habe irgendwie auch die ersten beiden, oder ich glaube beide Bände gibt es, gibt auch nur zwei, die beiden Bände Ich, Mickey Maus hier aus den 70er Jahren, eine alte Edition tatsächlich hier rumstehen, wo auch Zeitungsstrips gesammelt worden sind. Und das sind halt verschiedene, also Mickey Mouse in vielen, vielen verschiedenen Situationen, unter anderem eben auch als Detektiv. Die Comics aus dem Band sind aber, glaube ich, aus 1937, also 36, 37, also sehr am Anfang. Da sind, glaube ich, auch tatsächlich die ersten Comic-Geschichten mit Mickey Mouse dabei. Und in Mickey Mouse Outwits the Phantom Plot geht es eben darum, dass das Schwarze Phantom so einen kleinen Raubzug tatsächlich plant, und Mickey muss eben verhindern, dass das Schwarze Phantom weitermachen darf. Und es geht grob darum, dass das Schwarze Phantom alte Fotoapparate stiehlt, weil da irgendwas drin sein soll, und Mickey muss halt erstmal rausfinden, ja, das ganze Mysterium um diese Fotoboxen entschlüsseln, muss das Schwarze Phantom aufhalten, weiter Diebstähle zu begehen und Mickey auch immer wieder festzusetzen. Also Mickey wird in dieser Geschichte mehrfach vom Schwarzen Phantom auch festgesetzt und in so Todesfallen gesteckt, denen Mickey auch immer nur im letzten Moment tatsächlich entrinnen kann. Zeichnungen sind wirklich, wirklich großartig. Also wenn man irgendwie meint, die Comics im Golden Age hätten irgendwie scheiße ausgesehen, das stimmt halt nicht. Man könnte diese Geschichte so, wie sie ist, heute noch im lustigen Taschenbuch abdrucken. Und es würde nicht auffallen, dass es was Altes ist. Also vielleicht noch an dem Kleidungsstil der einzelnen Personen, die hier auftreten, so. Und so dem Fehlen von moderner Technik. Aber im Grunde genommen, der Zeichenstil ist immer noch sehr modern und immer noch zeitgemäß. Vielleicht auch einfach, weil Mickey Mouse zeitlos ist. Ich weiß es nicht. Der Comic kommt tatsächlich aus einer Zeit, wo Mickey wirklich noch eine Comicfigur gewesen ist, die man ernst nehmen konnte. Heutzutage ist es ja leider nicht mehr so, weil Mickey Mouse immer so dieser Gewinner ist, dieser strahlende Held, der aus jeder Situation immer gut rauskommt. Also hier gibt es etliche Situationen, wo sich Mickey Mouse nahezu unmoralisch verhält. Eine der Fotoboxen gehört nämlich blöderweise einem kleinen Kind, und Mickey hat keine andere Möglichkeit, auch wenn er das dem Kind anders anbietet. Also er möchte die Fotobox auch gerne kaufen, und das Kind sagt, ne, ich spiele damit, und du kriegst das nicht, und Mickey Mouse klaut dem Kind hinterher diese Fotobox und kriegt natürlich auch Probleme mit den Erziehungsberechtigten und mit Erwachsenen, die herumstehen, nach dem Motto, lass das Kind in Ruhe. Das ist also moralisch auf jeden Fall fragwürdig, aber es führt Mickey dann schlussendlich dann auch genau so zum Ziel. Wenn man die Chance hat, das mal irgendwie zu kriegen, ich habe das im Comicshop gefunden bei uns, antiquarisch für 2 Euro, also wirklich für ein Apfel und ein Ei, ist ein Reprint aus den 80er Jahren. Disney Comics damals war übrigens ein gewisser Len Wein, Editor-in-Chief, ne? Len Wein kennt man vielleicht, der hat so unbedeutende Figuren wie das Swamp Thing erfunden. Wolverine kommt, glaube ich, auch von Len Wein, war also damals im Comic-Bereich sehr aktiv und war hier im Editor-in-Chief bei Disney Comics, vor allem weil das Format auch wirklich extrem vergrößert ist, eben auf dieses Albenformat, so wie es aussieht, auch ein bisschen unmontiert wurde, weil man hier regelmäßig, also so 6 Panels pro Seite hat, und damals dieses Format waren, glaube ich, 4 Panels nacheinander, und das wirkt also wirklich so, als hätte man das nochmal ummontiert für dieses Albumformat, fällt aber gar nicht großartig auf. Also da hat man bei der Montage definitiv einen guten Job gemacht, und es wirkt wirklich wie eine schlüssige und gut lesbare Handlung. Für mich auf jeden Fall ein Highlight der Comic-Geschichte, sollte man wirklich mal drauf gucken, wenn man das finden kann, ist, wie gesagt, ich kann mal die ISBN vorlesen, hat damals irgendwie $8 gekostet. Klassisches Mickey Mouse, eben nicht aus Italien, sondern tatsächlich noch aus Amerika, aus der Zeit, als Mickey Mouse da eben in der Zeitung gelaufen ist. Definitiv zugreifen. Richtig, richtig gut. Ja, dann habe ich jetzt hier noch eine Sache in den Previews. Comics irgendwie gar nicht, habe ich so gar nicht drauf geachtet, was in nächster Zeit so als Comic rauskommt. Ich habe eine Preview zu einem Film. Und zwar plant man bei DC-Warner-Fernsehen wohl gerade an einem Booster Gold und Blue Beetle Film. Also nicht irgendwie Serie oder sowas, sondern Film. Und so wie ich gehört habe, soll Booster Gold aber auch bestätigt worden sein für die für dieses Arrowverse, und ob das jetzt ein TV-Film ist oder sowas, konnte ich da nicht wirklich raussehen. Aber es soll hoffentlich soll es diesen Booster Gold und Blue Beetle Film geben, also eben The Blue and the Gold. Ich bin gespannt, wie das wird, weil das ist ja auch so dieses Superhelden-Buddy-Pärchen, relativ berühmt aus den späten 80er und frühen 90er Jahren in Keith Giffens Justice League Run damals, waren die beiden Figuren ja sehr zentral, eben auch so oft auch einfach Mischief-Maker, also wirklich komplette Chaoten. Und da soll es einen Film drüber geben, da wo Booster Gold ist, ist auch Zeitreise nicht weit, deswegen bin ich mir auch fast sicher, dass die Figur für dieses Arrowverse eben angekündigt ist. Und ich meine, dass diese Team-Up-Serie, dieses Legends of Tomorrow, auch eben innerhalb dieses Arrowverses spielt. So ganz sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob es wirklich ein Film wird. Wenn es ein Film wird, hoffe ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein düsterer Batman wie Superman-artiger Man of Steel-Film werden wird, sondern da ist, glaube ich, auch einer der Produzenten der Flash- und Arrow-Serie mit dabei. Ich denke, es wird eher so in dem Serienuniversum angelegt. Also ich vermute, dass es wirklich ein TV-Film werden wird. Aber ich habe da jetzt nicht mehr... Ich hätte das mal nachgucken müssen vor der Sendung. Und wenn das wirklich gut werden sollte, freue ich mich da wirklich extrem drüber. Ich lasse die Serie immer so ein bisschen links liegen, warte noch darauf, dass die Flash-Serie endlich mal auf DVD erscheint, was jetzt demnächst auch mal so weit sein sollte, weil ich glaube, in 3 oder 4 Wochen startet schon die 2. Staffel. In Amerika, das heißt, es sollte demnächst mal soweit sein, dass die DVDs auch in Europa kommen. Ich habe da aber auch noch nicht aktiv nachgeguckt, müsste ich nochmal schauen. Deswegen, ich habe auch von Flash auch bloß die eine Hälfte gesehen der Serie und gar nicht alles. Musste also nochmal mich ein bisschen hinterklemmen. Fand die Serie auf jeden Fall richtig großartig. Von Green Arrow oder Arrow habe ich noch gar nichts gesehen. Dementsprechend kann ich da gar nichts zu sagen. Da gibt es jetzt irgendwie auch schon 4 Staffeln oder sowas. Da habe ich noch gar nichts mitbekommen, auch nicht einzelne Folgen. Ich bin gespannt, ob dieser Film tatsächlich was wird. Nerd, Nerd, Nerd, Programmvorschau! Nächste Woche gibt es keine Comic-Sendung und in der Woche danach auch nicht, denn wir fahren, Max und ich fahren Ende September, ich glaube am 30. September genau, fahren Max und ich nämlich nach Berlin. Wir kommen am 4. Oktober erst wieder am Sonntag, das heißt, ich kann das Wochenende über keine Comic-Sendung aufnehmen. An dem Wochenende wird aber gepodcastet werden, definitiv, und wir werden da vielleicht, das weiß ich noch nicht, ob wir da mit Material wiederkommen, aber ich werde mit Material wiederkommen, weil an dem Wochenende wird definitiv gepodcastet werden, und da wird es auf jeden Fall eine Sendung aus Berlin geben. Da müssen wir mal gucken, was es gibt. Das heißt, nächste Woche am 27. September gibt es die erste Folge unseres neuen Podcastes, den wir letztes Wochenende aufgenommen haben, glaube ich. Nämlich unser neuer Godzilla-Podcast. Ja! Jetzt kann ich endlich damit rauskommen, weil die Sendung auch wirklich fertig und produziert und aufgenommen ist. Ja, wir haben letzte Woche 2 Folgen aufgenommen. Unseres neuen Podcasts, König der Podcasts. Also wir gehen da auch sofort komplett in die Vollen. Und davon gibt es eben nächste Woche die erste Episode. In dem Podcast gucken wir uns tatsächlich chronologisch alle Godzilla-Filme an. Also erstmal mit einem Fokus auf Godzilla. Wir wollen, das hört ihr auch nochmal in der Sendung, auch nochmal nach links und rechts gucken, was es noch so in diesem Genre gibt. Aber der Fokus soll Godzilla sein. Wir gucken da so wirklich chronologisch, soweit verfügbar, alle Godzilla-Filme. Alle 12. Es sind etliche. Damit sind wir eben letzte Woche angefangen, haben den ersten und den zweiten geguckt, und die Besprechung des ersten Filmes gibt es dann eben kommenden Sonntag, und am Sonntag danach kommt dann die weitere Folge Herz der Würfel raus, wo Torben, Nils, Max und ich unsere Charaktere bauen für Vampires The Masquerade Pen and Paper Rollenspiel System. Das kommt eben dann am 4. Oktober, und dann in der Woche danach, denke ich mal, fangen wir an, das Material aus, wenn es ein bisschen mehr gibt. Ich weiß nicht, ob wir damit mehr als einer, also ob ich eine Sendung weiß ich, die ist geplant, dass wir die produzieren, ob wir damit mehr Material wegkommen, kann ich nicht sagen. Weil das momentan in der Schwebe steht, ob hier in diesem Network überhaupt nochmal irgendwas anderes kommt als ich. Ne? Das ist momentan wieder mal so weit, dass es wieder schwierig wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wer das bei Twitter die Tage mitbekommen hat, wird ungefähr wissen, wovon ich rede.